Eagle Eye Cherry hier im Deutschlandradio Kultur. 42% mehr Abschiebungen aus Deutschland in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr, was Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber angeht. Und wir sind gleich im Gespräch mit jemandem, der sich mit vielen Menschen auseinandersetzt, beruflicherseits, die abgeschoben worden sind, aber in Abschiebegefängnissen sitzen. Und du hast, Axel, von Abschiebepfarrer gesprochen. Was natürlich totaler Quatsch ist. Es gibt natürlich Flüchtlingspfarrer, das gibt es wirklich, aber Abschiebepfarrer gibt es nicht. Aber es gibt natürlich Pfarrer, die sich in Abschiebegefängnissen mit diesen Flüchtlingen, die dann abgeschoben werden sollen, auseinandersetzen. Und das ist Bernhard Fricke. Er war lange Zeit Pfarrer in Abschiebegefängnissen in Berlin und in der kleinen Stadt Eisenhüttenstadt und ist jetzt seit diesem Jahr Flüchtlingspfarrer in Potsdam. Jetzt am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Fricke. Guten Abend. Was kann denn ein Pfarrer für Abschiebehäftlinge eigentlich genau tun? Na, das Wichtigste ist wirklich der Einzelfall, der einzelne Mensch, der in Abschiebehaft kommt, der einzelne Flüchtling. Das, was ihn bewegt, an der Seele, aber auch an den ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen, die ihn bis zu diesem Ort gebracht haben. Da geht es um Begleitung, da geht es um ganz konkrete Hilfe. Und womöglich auch um die Organisation von Rechtsbeistand. Fangen wir mal bei den seelischen Aspekten an, die Sie gerade gesagt haben. Wie geht es denn diesen Menschen, wenn sie wissen, in den nächsten Tagen werde ich abgeschoben? Was bewegt die? Was kann man dann, wie kann man die erreichen? Ja, das eine ist häufig, dass sie nicht wissen, warum sie eigentlich da sind. Sie haben das bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht realisiert und verstanden, warum sie jetzt abgeschoben werden sollen. Das andere ist, dass sie nicht wissen, wie lange sie da bleiben müssen. Und dann aber vielleicht das Schlimmste ist, dass sie nicht wissen, was auf sie zukommt, wenn sie dann abgeschoben sind, entweder in ihrem Heimatland oder in einem anderen europäischen Land, in das sie abgeschoben werden. Und dann haben Sie gerade die Rechtshilfe erwähnt. Das ist doch eigentlich nicht die Aufgabe der Kirche. Was machen Sie da? Ja, das große Problem ist und eine wichtige Forderung auch der Kirchen ist, dass diese Menschen eigentlich von Anfang an einen Rechtsbeistand brauchen, genauso wie es auch Inhaftierte in der Untersuchungshaft oder in der Strafhaft haben. Aber das haben sie nicht und dann ist es unsere Aufgabe schon, da einzuspringen und mit einem Fonds für einen Rechtsbeistand zu sorgen oder vielleicht auch mal für ein Gutachten, Gesundheitsgutachten, um vielleicht doch noch zu bewirken, dass diese Menschen wieder entlassen werden aus der Abschiebehaft und noch eine neue Chance bekommen. Was die Kirchgemeinden ja genauso tun, einige zumindest, ist, um eine Abschiebung zu verhindern. Das ist das sogenannte Kirchenasyl. Hoch umstritten, vom Bundesinnenminister kritisiert, vom Bundesamt für Flüchtlinge kritisiert. Und im Endeffekt verletzt die Kirche doch damit geltendes Recht. Wie rechtfertigen Sie das? Ja, es ist eigentlich keine absichtliche Rechtsverletzung. Sicher, es gibt auch kein Rechtsgut des Kirchenasyls, sondern es geht wirklich ganz konsequent um den Einzelfall, um betroffene Menschen, die von Abschiebung bedroht sind, bei denen wir erkennen, es handelt sich um einen Härtefall. Wenn die abgeschoben werden, dann ist das mit einer Gefahr an Leib und Leben oder schweren Menschenrechtsverletzungen verbunden. Da sagen dann Christinnen und Christen in den Kirchengemeinden, das wollen wir nicht, dass diese Gefahr für diese Menschen besteht und sagen dann nehmen wir sie in unsere Gemeinde auf und verstecken sie nicht, sondern gehen in den Kontakt mit den Behörden, mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder mit den Ausländerbehörden, um hier nochmal zu einer neuen Entscheidung zu kommen. Grundsätzlich würde ich eher sagen, es ist ein Dienst an der Gesellschaft, nämlich es ist die Hilfe, dass die Gesellschaft sich so human verhalten kann, wie sie sich nach außen hin auch darstellt. Aber Sie bieten das nicht allen an, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja, es geht schon um den Härtefall. Also es geht schon darum, dass begründet sein muss, dass eine Gefahr dann auch droht. Das kann auch sein, dass Menschen durch schwerste Traumatisierungen, zum Beispiel lange Fluchtwege, große Gefahren, die sie überstanden haben, einfach gar nicht mehr in der Lage sind, sich orientieren zu können. Auch das Thema soziale Sicherheit ist ein Menschenrecht. Und wenn wir davon ausgehen müssen, dass Menschen in Italien, in Ungarn, in Bulgarien zum Beispiel nicht die medizinische Versorgung bekommen können, die sie wirklich brauchen, auch nachgewiesenerweise brauchen, durch Gutachten zum Beispiel, dann sind das schon auch Gründe, warum man diese Menschen in Schutz nehmen kann. Herr Fricke, jetzt geht es ja nicht nur um Abschiebehaft, es gibt ja auch vorher die Abschiebung, wenn sich jemand nicht widersetzt hat. Auch da werden ja Menschen zum Teil in Flugzeugen dann zurück in ihre Heimat gebracht. Auch das ist natürlich, können wir uns jedenfalls vorstellen, ein enormer Druck für die Menschen. Wie stehen Sie dazu, zur Abschiebung? Was muss getan werden, um das humaner zu machen? Ist das überhaupt möglich? Ja, Abschiebung an sich ist ja kein humaner Akt, sage ich mal, weil es widerspricht immer der Sehnsucht, dem Wunsch, vielleicht auch der Not der Menschen, die sich ja nicht ohne Grund auf den Weg nach Europa oder auch dann nach Deutschland gemacht haben. Von daher ist jede Abschiebung ein Rieseneingriff und niemand weiß, wie gesagt, vorher, was dann auf ihn oder sie zukommt, ob zum Beispiel eine Inhaftierung ansteht in dem Land, in das er oder sie zurückgeschoben wird, oder ob es überhaupt eine Chance gibt, dort auch zu überleben, auch sozial zu überleben, oder ob man auf der Straße weiterleben muss und so weiter. Und von daher, allein die Ankündigung einer Abschiebung, ob sie dann durchgeführt wird oder nicht, verunsichert verunsicherte Menschen und bedroht sie in ihrer Existenz. Deshalb ist es so wichtig, gute Beratungsstellen zu haben, wo die Menschen sich dann auch hinwenden können. Frage, noch eine abschließende Frage. Unter welchen Umständen ist denn eine erzwungene Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern überhaupt denkbar? Ist es generell denkbar für Sie? Oder ist Abschiebung generell ein Vorgang, den Sie als christlicher Pfarrer gar nicht akzeptieren können? Ich würde immer sagen, und das haben wir immer für die Abschiebehaft gesagt, das sage ich aber auch für Abschiebungen generell, es muss Möglichkeiten geben zur freiwilligen Ausreise. Das ist auch gesetzlich so vorgesehen. Aber das muss auch unterfüttert werden mit einer guten Beratung, vielleicht auch notfalls einer guten Rückkehrberatung. Es muss auf jeden Fall so sein, dass ausgeschlossen ist, dass Menschen in Gefahr abgeschoben werden. Und wir sehen das jetzt schon, dass auch viele Menschen freiwillig ausreisen, bevor sie zum Beispiel mit einer Wiedereinreisesperre bedroht werden, und einfach um diesem Akt der Abschiebung auch zu entgehen. Der Potsdamer Flüchtlingsfahrer Bernhard Fricke, vielen Dank für das Gespräch. Sie hören Deutschland Radio Kultur. Vielen Dank. Und das sind Fox und Leisure.